Jürgen, es ist so schön, dich wieder vor mir zu sehen. Ich wusste ja, du wirst deine alten Tanten nicht vergessen. Tante Rina ist immer noch so krank, nicht wahr? Gar keine Besserung? Ja, das wird auch nicht wieder besser, die Ärmste. Wenn ich mir vorstelle, dass du jetzt verheiratet bist, Jürgen, und das ausgerechnet mit Hedda Gabler. Die schöne Hedda Gabler, die so viele Verehrer hatte. Ja, ich kann mir vorstellen, es gibt ein paar Leute in der Stadt, die mich beneiden, nicht wahr? Und dass du dann auch noch so eine lange Hochzeitsreise machen konntest, fast 6 Monate. Naja, gleichzeitig war es ja auch eine Studienreise. Ich konnte das verbinden, weißt du? Ja, gewiss. Aber sag mal, Jürgen, diese Reise, die muss doch sehr, sehr viel Geld gekostet haben. Ach, weißt du, das Stipendium hat sehr geholfen. Ich frage mich nur, wie du es geschafft hast, dass es für 2 reichte. Ja, etwas teurer ist es natürlich geworden, aber Hedda musste diese Reise haben, Tante Juju. Das gehörte sich einfach so, weißt du? Ja, ja, ja. Eine Hochzeitsreise gehört heutzutage wohl dazu. Sag, hast du dir das Haus eigentlich schon richtig angesehen? Natürlich. Na, und? Großartig, ganz großartig. Ich freue mich besonders für Hedda. Vor unserer Verlobung hat sie oft gesagt, das einzige Haus, in dem sie wohnen könnte, wäre diese Villa. Ja, und so ein Glück, dass diese Villa gerade zu kaufen war, als ihr auf Hochzeitsreise wart. Ein großes Glück. Aber, Jürgen, wird das nicht alles schrecklich teuer, das Ganze hier? Ja, vielleicht. Wie viel wird's denn kosten, meinst du? So ungefähr? Das kann ich unmöglich sagen, bis ich die Rechnungen gesehen habe. Glücklicherweise hat Herr Brack sehr günstige Bedingungen für mich ausgehandelt. Das hat er Hedda geschrieben. Mach dir keine Sorgen, lieber Jürgen. Für die Möbel und all die Teppiche habe ich Sicherheiten gegeben. Sicherheiten? Ich habe unsere Renten verpfändet. Was, deine und Tante Rinas Rente? Ja. Mir ist nichts anderes eingefallen. Tante Juju, die Renten, das ist doch das Einzige, was ihr habt. Ja, ist ja gut, reg dich nicht so auf. Das ist eine reine Formsache, weißt du? Amtsgerichtsrat Brack hat mir das auch gesagt. Er hat liebenswürdigerweise alles für mich arrangiert. Eine reine Formsache, hat er selber gesagt. Ja, das mag sein. Trotzdem. Auf jeden Fall wirst du ja jetzt dein eigenes Gehalt haben. Und in Gottes Namen, wenn wir den Gürtel etwas enger schnallen müssten, das werden wir gerne für dich tun. Ich habe wirklich Glück. Ja, und alle, die dir den Weg versperren wollten, haben das Nachsehen. Besonders einer. Hast du von ihm gehört? Ich meine, seit meiner Abreise? Nur, dass er ein neues Buch geschrieben haben soll. So was. Eilert Löwborg hat ein neues Buch geschrieben. Erst kürzlich? Ja, das habe ich gehört. Aber was kann er schon geschrieben haben? Wart mal ab, wenn dein neues Buch erscheint, Jürgen. Es wird etwas anderes. Es wird aber noch ein bisschen dauern. Ich freue mich richtig darauf, endlich anzufangen, wo ich jetzt mein eigenes Haus zum Arbeiten habe. Und besonders jetzt, nachdem du sie geheiratet hast. Ja, Tante Juju, nicht wahr? Hedda, sie ist wirklich das Großartigste von allem. Ich höre sie kommen. Guten Morgen, liebe Hedda. Guten Morgen, liebes Fräulein Tessmann. Ein so früher Besuch, wie nett von Ihnen. Hat die junge Ehefrau gut geschlafen in ihrem neuen Heim? Oh ja, danke schön. Einigermaßen. Wollen Sie sich nicht setzen, Fräulein Tessmann? Nein, danke. Ich wollte mich nur überzeugen, dass ihr alles habt, was ihr braucht. Jetzt muss ich mich auf den Weg machen. Meine arme Schwester wartet auf mich. Grüß Sie ganz besonders von mir. Sage ihr, ich komme heute noch vorbei und besuche Sie. Das sage ich ihr gern. Tessmann, mit diesem Dienstmädchen, da kommen wir bestimmt nicht zurecht. Mit Berthe? Ja, warum denn nicht, Liebling? Na, schau dir das an. Ihren alten Hut hat sie einfach auf dem Stuhl liegen lassen. Aber Hedda... Stell dir vor, wir bekommen Besuch und dann das. Aber Hedda, das ist doch Tante Jujus Hut. So? Allerdings ist es meiner. Und alt ist er übrigens auch nicht, Hedderlein. Hedder ist etwas kurzsichtig, Tante. Genau gesagt trage ich ihn zum ersten Mal. Er ist auch sehr hübsch. Nichts Besonderes, mein lieber Jürgen. Mein Schirm, da ist er ja. Der gehört auch mir und nicht Bärte. Ein neuer Sonnenschirm. Siehst du, Hedda, ist er nicht hübsch? Sehr hübsch. Nicht wahr? Aber, Tante Juju, schau dir doch mal die Hedda richtig an, bevor du gehst. Wie hübsch sie ist. Hedda Gabler war immer schon eine Schönheit. Ja, aber hast du auch gemerkt, wie frisch und gesund sie aussieht? Sie hat auch zugenommen auf der Reise. Lass das bitte. Zugenommen? Ja, Tante Juju. Mit dem Kleid sieht man es nicht so richtig, aber ich habe Gelegenheit. Du hast überhaupt keine Gelegenheit. Ich bin genau, wie ich vor der Reise war. Das behauptest du aber bestimmt nicht. Was sagst du, Tante? Reizend. Reizend ist Hedda. Gott segne und behüte dich, Hedda. Um Jürgens Willen. Ach, bitte lassen Sie mich. Ich werde euch jeden Tag besuchen. Ja, Tante Juju, bitte tu das. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Was schaust du so, Hedda? Die Blätter im Garten, die sind so gelb und vertrocknet. Es ist ja auch September. Ja, es ist schon September. Tante Juju war ein bisschen komisch, nicht? Fast feierlich. Ich kenne sie ja kaum. Ist sie nicht immer so? Also nicht so wie heute. Meinst du, dass ich sie verletzt habe mit dem Hut? Oh, das glaube ich nicht. Ein bisschen vielleicht im ersten Moment. Ich bringe das schon in Ordnung. Wirklich, Hedda? Ja, du gehst doch nachher zu deinen Tanten. Da kannst du sie für heute Abend einladen. Ja, das tue ich gerne. Ja. Übrigens würde sie sich natürlich sehr freuen, wenn... Ja? Wenn du sie duzen würdest. Tu's für mich, Hedda. Ja? Nein, Desmond, nein. Das darfst du nicht von mir verlangen. Ich habe dir schon einmal gesagt, ich werde mich bemühen, sie Tante zu nennen, aber damit ist es genug. Aber du gehörst doch jetzt zur Familie. Ich weiß nun wirklich nicht. Stimmt was nicht, Hedda? Mein altes Klavier, das passt nicht zu den anderen Möbeln. Wenn ich mein erstes Gehalt habe, tauschen wir es gegen ein neues aus. Nein, nein. Ich will mich nicht davon trennen. Wir könnten es ins Hinterzimmer stellen und für hier ein anderes kaufen. Irgendwann, meine ich. Ja, das wäre zu überlegen. Gestern Abend waren diese Blumen noch nicht hier. Wahrscheinlich hat sie Tante Hugh mitgebracht. Hier ist eine Karte. Komme später wieder. Rate von wem? Keine Ahnung. Hier steht Frau Landrat Elfstedt. Wirklich? Frau Elfstedt? Die hieß doch früher Fräulein Rüsing, nicht wahr? Ja, die immer mit ihren Haaren so angegeben hat. War die nicht eine alte Flamme von dir? Ach, das war doch nur eine Episode des... Die ausgerechnet heute in der Stadt ist komisch. Dass sie sich bei uns meldet? Ich habe sie seit dem Lyzeum nicht mehr gesehen. Wo lebt sie jetzt? Irgendwo oben im Norden, in einem entlegenen Ort. Desmond, lebt er nicht auch irgendwo da oben? Du weißt doch, Eilert Döfborg? Ja, das stimmt. Irgendwo da oben. Gnädige Frau, die Dame von vorhin ist wieder da. Die Dame, die die Blumen abgegeben hat. Ach ja, dann bringen Sie sie herein. Bitte. Liebe Frau Elfstedt, guten Morgen. Ich freue mich, Sie wiederzusehen nach so langer Zeit. Ja, Wir haben uns viele Jahre nicht gesehen. Und wir auch nicht. Vielen Dank für die schönen Blumen. Wann sind Sie angekommen? Schon gestern. Ich war ganz verzweifelt, als man mir sagte, dass Sie nicht zu Hause sind. Verzweifelt? Warum? Es ist doch nichts Schlimmes passiert. Doch. Und ich kenne hier sonst niemanden, an den ich mich wenden könnte. Kommen Sie, setzen Sie sich. Ja, also erzählen Sie uns, Frau... Frau... Elfstedt. Ja. Falls Sie es noch nicht wissen, Eilert Löfborg ist auch in der Stadt. Löfborg? Eilert ist wieder hier. Hörst du, Hedda? Ja, natürlich höre ich. Er ist schon seit einer Woche hier. In dieser Stadt. Unter all diesen widerlichen Leuten hier. Aber liebe Frau Elfstedt, warum regen Sie sich denn darüber auf? Er war Hauslehrer bei den Kindern. Bei Ihren Kindern? Bei den Kindern von meinem Mann. Ich habe keine. Aber war er denn, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, war er zuverlässig genug für so eine Stellung? Die letzten 2-3 Jahre hat er ein vorbildliches Leben geführt. Das ist ja großartig. Hast du gehört, Hedda? Ich habe es gehört. Vorbildlich. Aber jetzt, wo er hier ist, in dieser großen Stadt, mit so viel Geld in der Tasche, ich habe schreckliche Angst um ihn. Warum ist er denn nicht bei Ihnen und Ihrem Mann geblieben? Nachdem sein Buch erschienen war, hat er nicht mehr die Ruhe gehabt, bei uns zu bleiben. Ach ja. Haben Sie ihn hier schon getroffen? Nein, noch nicht. Heute Morgen habe ich erst seine Adresse bekommen. Ich muss sagen, ich finde es sehr erstaunlich, dass Ihr Mann... Mein Mann? Was meinen Sie? Dass er nicht selber hergekommen ist, um sich um seinen Freund zu kümmern? Mein Mann hat keine Zeit. Außerdem wollte ich hier auch noch Einkäufe machen. Ach so. Das ist natürlich was anderes. Bitte, Herr Tessmann, ich bitte Sie, kümmern Sie sich um Eilert Löfborg, wenn er zu Ihnen kommt. Und das wird er ganz bestimmt. Ich meine, Sie waren doch einmal so befreundet und... Sie arbeiten über dasselbe Thema, soviel ich weiß. Ja, ja, früher war das so. Herr Tessmann, versprechen Sie mir, dass Sie sich um ihn kümmern werden. Ja, gern, Frau Rüsing. Elfstedt. Ja, natürlich, Verzeihung. Danke, danke. Mein Mann schätzt ihn so, wissen Sie. Schreib ihm doch ein paar Zeilen, Tessmann. Ja. Vielleicht kommt er unaufgefordert nicht zu uns. Ja, das ist wahrscheinlich am besten, Hedda. Ja, je schneller, desto besser. Oh ja, bitte. Ich werde es sofort tun. Haben Sie seine Adresse, Frau Elfstedt? Ja. Ja, gut. So. Schreib aber einen wirklich netten Brief, einen langen. Ja, natürlich. Aber bitte schreiben Sie ihm nicht, dass ich hier war. Nein, natürlich nicht. So. Jetzt haben wir 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wie meinen Sie das? Ich wollte ihn aus dem Zimmer haben. Ja, damit er den Brief schreibt. Und damit ich allein mit Ihnen reden kann. Über diese Sache? Ja, über diese Sache. Aber da gibt es nichts mehr zu erzählen, Frau Tessmann. Wirklich nicht? Doch. Jetzt unterhalten wir uns, bitte. Sagen Sie, im Lyzeum haben wir uns doch du gesagt. Nein, da irren Sie sich ganz. Nein, ich irre mich nicht. Ich weiß es. Jetzt sagst du, wie in alten Tagen, und du nennst mich Hedda, und ich werde Thora zu dir sagen, wie früher. Ich heiße Thea. Ja, richtig, Thea. Sag, bist du nicht zuerst als Hausdame zu Landrat Elfstedt gekommen? Als Kindermädchen, eigentlich. Aber seine Frau war damals schon sehr krank und lag meistens im Bett, sodass ich mich am Ende auch um den Haushalt kümmern musste. Dann wurdest du selbst die Frau des Hauses. Ja. Vor 5 Jahren. Ja. So lange muss es her sein. Diese 5 Jahre. Wenn du wüsstest, wie schrecklich... Eilert Löfborg war auch ungefähr 3 Jahre da oben, nicht wahr? Eilert Löfborg, ja. Hast du ihn vorher gekannt, als du noch hier warst? Nein, das heißt, ich kannte seinen Namen natürlich. Und dann hat er euch da oben besucht? Ja, jeden Tag, um den Kindern Unterricht zu geben. Und dein Mann? Der ist wohl viel auf Reisen. Das können Sie sich... Das kannst du dir doch vorstellen, dass er als Landrat viel herumreisen muss. Was für ein Mensch ist eigentlich dein Mann, Thea? Er liebt niemand außer sich selbst und vielleicht die Kinder. Ein bisschen. Und Eilert Löfborg. Eilert Löfborg? Warum? Naja, wenn er dich so weit her schickt, um ihn zu suchen. Ja. Ja. Ja, das stimmt. Na gut. Dann erzähle ich dir die ganze Geschichte. Ich bin heimlich hergekommen. Mein Mann weiß von nichts, er war gar nicht zu Hause. Hedda. Ich habe es einfach nicht länger ausgehalten, so alleine, wie ich da oben gewesen bin. Ja? Und dann? Da habe ich ein paar Sachen zusammengepackt, nur das Notwendigste, und bin abgereist. Was wird dein Mann dazu sagen, wenn du wieder nach Hause kommst? Ich komme nie wieder zu ihm zurück. Du hast also dein Zuhause endgültig verlassen? Ja. Ich habe keine andere Möglichkeit gesehen. Und was hast du jetzt vor? Das weiß ich noch nicht. Ich weiß nur, dass ich da leben muss, wo Eilert Löfborg ist. Wenn ich überhaupt weiterleben soll. Sag mal, Thea, diese Freundschaft zwischen dir und Eilert Löfborg, wie hat die denn angefangen? Das ist so nach und nach passiert. Ich habe so eine Art Einfluss auf ihn bekommen. So mit der Zeit. Ach. Ja. Er hat seine alten Gewohnheiten aufgegeben. Nicht, weil ich es von ihm verlangt habe. Wahrscheinlich hat er einfach gemerkt, dass ich so etwas nicht mochte. Also hast du einen neuen Menschen aus ihm gemacht, unsere kleine Thea. Er behauptet es wenigstens. Und er hat auch einen Menschen aus mir gemacht. Er hat mich denken gelehrt. Ich müsste eigentlich so glücklich sein. Aber ich kann es nicht. Ich weiß ja nicht, wie lange es dauern wird. Bist du so unsicher? Ja, irgendetwas steht zwischen Eilert Löfborg und mir. Der Schatten einer anderen Frau. Was hat er dir über sie erzählt? Er hat sie nur einmal ganz nebenbei erwähnt. Und? Was hat er denn gesagt? Er hat gesagt, als er sie verlassen hat, hat sie versucht, ihn mit einer Pistole zu erschießen. Unsinn, sowas tut man doch nicht. Es muss diese rothaarige Sängerin gewesen sein, mit der er eine Zeit lang... Ja, wahrscheinlich. Ich erinnere mich, sie soll immer eine geladene Pistole bei sich gehabt haben. Dann muss sie es ja gewesen sein. Aber Hedda, man sagt, sie ist zurückgekommen und wohnt wieder in der Stadt. Ich bin so verzweifelt. Psst, Tessmann. Thea, das bleibt zwischen uns beiden. Ja, um Gottes Willen, bitte. So, der Brief ist geschrieben. Herr Amtsgerichtsrat Brack ist da und möchte der Herrschaft einen Besuch machen. Ja, bitten Sie ihn herein. Ja, gut. Und Berthe. Ja? Werfen Sie diesen Brief in den Kasten. Bitte, gnädige Frau. Bitte, Herr Amtsgerichtsrat. Ist es gestattet, so früh am Morgen? Es ist gestattet. Sie sind immer willkommen. Amtsgerichtsrat Brack, Fräulein Rüsing. Oh. Frau Elfstedt, verzeihung. Sehr erfreut. Angenehm. Ich freue mich, Sie einmal bei Tageslicht zu besichtigen, Herr Amtsgerichtsrat. Oh, sehe ich da anders aus? Ja, etwas jünger, finde ich. Zu liebenswürdig. Na, und wie gefällt Ihnen, Hedda? Sieht sie nicht großartig Bitte aus? Bitte lass das. Bedank dich lieber bei Herrn Brack für all die Mühe, die er unseretwegen... Ach, boah, es war mir ein Vergnügen. Meine Freundin möchte gehen. Sie entschuldigen mich einen Augenblick, Herr bitte, Brack. Bitte. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Nun, Ist Ihre Frau einigermaßen zufrieden? Ja, wir sind Ihnen sehr dankbar. Das heißt, ein paar Kleinigkeiten fehlen noch. So. Aber darum will sich Hedda selber kümmern. Wollen Sie sich nicht setzen? Für einen Augenblick gern. Danke. Ja, ich wollte auch eine Kleinigkeit mit Ihnen besprechen, Tessmann. Ach, jetzt kommt der ernste Teil des Festes, nicht wahr? Nein, nein, die Geldsachen sind nicht so wichtig, das eilt nicht. Obwohl mir lieber gewesen wäre, wenn wir ein bisschen sparsamer vorgegangen wären. Wie stellen Sie sich das vor? Denken Sie doch an Hedda. Sie kennen sie doch. Ich kann doch nicht von ihr verlangen, dass sie in kleinbürgerlicher Umgebung lebt. Ja, das ist ja das Problem. Ja. Es kann sich ja auch jetzt nicht mehr lange hinziehen mit meiner Professur. Ja, wissen Sie, solche Dinge dauern manchmal länger, als man glaubt. Haben Sie was gehört? Nichts Besonderes, aber eine Neuigkeit habe ich für Sie. Ja. Ihr alter Freund Eilert Löfborg ist wieder in der Stadt. Ja, ich weiß. Ah ja? Woher denn? Von Frau Elfstedt. Ach, die Frau vom Landrat. Richtig, er hat ja da oben in der Gegend gewohnt. Ja, und er soll sich auch wieder gefangen haben. Und ich dachte schon, er wäre vollkommen am Ende. Ja, das dachten die meisten. Aber wovon will er denn jetzt leben? Mein lieber Tessmann macht sich immer Gedanken darüber, wovon die Leute leben. Hedda, wir unterhalten uns über den armen Eilert Löwenborn. Ach so? Ich höre, dass die Elfstedts einen neuen Menschen aus ihm gemacht haben. Ja, und dann sein neues Buch. Ja, also hoffen wir, dass er irgendwie zurechtkommt. Ich habe ihm gerade ein paar Zeilen geschrieben. Übrigens, Hedda, ich habe ihn für heute Abend eingeladen. Aber, mein lieber Freund, Sie kommen doch heute zu meinem Herrenabend. Das haben Sie mir gestern versprochen. Hattest du das vergessen, Tessmann? Ja, vollkommen. Mhm. Naja, eins ist sicher, hierher kommt er bestimmt nicht. Warum? Ja, mein lieber Tessmann und Sie auch, gnädige Frau, ich muss Ihnen etwas mitteilen über Eilert? Ja, über Eilert. Und etwas, was Sie angeht. Ja, also bitte. Sie müssen sich darauf vorbereiten, dass Ihre Ernennung zum Professor nicht so schnell über die Bühne geht, wie Sie es hoffen und erwarten. Ja, warum? Stimmt irgendwas nicht? Man redet, dass die Professur von einem Wettbewerb abhängig gemacht wird. Ein Wettbewerb? Ja. Aber zwischen wem denn? Sie wollen doch nicht etwa sagen, dass... Genau das. Ein Wettbewerb zwischen Ihnen und Eilert Löfborg. Aber das geht doch nicht. Das ist doch ganz unmöglich. Das wäre doch mir gegenüber von einer unglaublichen Rücksichtslosigkeit. Immerhin, ich meine, ich bin ein verheirateter Mann. Wir haben schließlich auf diese Aussichten hin geheiratet, Hedda und ich haben Geld von Tante Juju geborgt. Ich meine, immerhin hat man mir die Professur so gut wie versprochen, oder? Na, Sie werden sie ja auch bestimmt bekommen. Aber nicht ohne den Wettbewerb. Wie spannend, Tessmann. Ein Wettrennen. Hedda, wie kannst du das nur so leicht nehmen? Ganz und gar nicht. Ich bin einfach gespannt, wer gewinnen wird. Auf jeden Fall, Frau Tessmann, ist es gut, dass Sie jetzt Bescheid wissen. Ich meine, bevor Sie mit den kleinen Einkäufen anfangen, mit denen Sie, wie ich höre, drohen. Daran wird sich nichts ändern. Naja, das ist Ihre Sache. Auf Wiedersehen. Tessmann, ich komme nach meinem Spaziergang vorbei und hole Sie ab. Ach, ja. Entschuldigen Sie, ich bin etwas irritiert. Auf Wiedersehen, Herr Amtsgerichtsrat. Und besuchen Sie uns bald wieder. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, lieber Brack. Und bitte verzeihen Sie mir. Ach, Hedda, man sollte sich doch nie auf ein Abenteuer einlassen. Wie du, meinst du? Ja. Ich meine, es lässt sich nicht leugnen, es war wirklich ein Abenteuer, einfach so zu heiraten und ein Haus zu kaufen, nur auf bloße Aussichten hin. Es wird das einzige Abenteuer in deinem Leben bleiben. Auf jeden Fall haben wir unser Zuhause, Hedda. Das Zuhause, von dem wir geträumt haben, nicht wahr? Wir haben eine Abmachung getroffen, dass wir ein offenes Haus führen. Ja. Ja, ja, ich weiß. Ich hab ja auch mich darauf gefreut, dass du hier im Salon umgeben sein wirst von lauter interessanten Leuten. Aber vorläufig werden wir es alleine miteinander aushalten müssen, Hedda. Vielleicht gelegentlich Tante Juju einladen. Das Reitpferd, das ich mir gewünscht habe, Reitpferd? Daran darf ich wohl jetzt nicht einmal mehr denken. Nein! Naja, ich habe immer noch etwas, womit ich mir so lange die Zeit vertreiben kann. Das ist aber schön. Was denn, Hedda? Meine Pistolen, Jürgen. Die Pistolen? Die Pistolen von General Gabler. Um Gottes Willen, Hedda, Liebling, du wirst doch noch einen anderen Zeitvertreib finden als die Pistolen. Guten Tag, Herr Amtsgerichtsrat. Guten Tag, Frau Tessmann. Ich erschieße Sie jetzt, Herr Amtsgerichtsrat. Nein, nein, nein, ziehen Sie nicht auf mich mit dem Ding. Das kommt davon, wenn man die Hintertür benutzt. Sind Sie denn vollkommen verrückt geworden? Hören Sie gefälligst auf mit diesem Unsinn. Verdammt nochmal. Treiben Sie denn immer noch diesen Sport? Auf was schießen Sie eigentlich? Ach, ich schieße nur in den blauen Himmel. Was soll ich denn sonst tun? Haben Sie denn noch keinen Besuch gehabt? Nein. Ich nehme an, unsere Freunde sind noch auf dem Land. Tessmann ist auch nicht da? Nein. Gleich nach dem Essen ist er zu seinen Tanten gelaufen. Er hat sie nicht so früh erwartet. Ja. Dann setzen wir uns und warten. Ja. Ich bin ein geduldiger Mensch. Na? Nein? Ich habe zuerst gefragt. Ich habe mich sehr auf Ihre Rückkehr gefreut. Ich auch. Ja, wirklich, Frau Hedda? Also ich habe mir vorgestellt, dass Sie sich auf Ihrer Reise großartig amüsieren. Ja, ja, das können Sie sich ja vorstellen. Tessmann hat so begeisterte Briefe geschrieben. Tessmann, ja. Der meint, dass das Leben nichts Schöneres zu bieten hat, als in Bibliotheken herumzuwühlen. Ja, und das ist sein Leben, zum größten Teil wenigstens. Aber ich, mein lieber Brack, ich habe mich zu Tode gelangweilt. Ach, ist das Ihr Ernst? Ja, das können Sie sich doch denken. 6 Monate lang trifft man keinen Menschen aus unseren Kreisen, mit dem man sich unterhalten kann. Ja, ja. Und das Schlimmste von allem, ja? Immer und ewig zusammen mit ein und demselben Menschen. Von früh bis spät, Tag. Ich habe gesagt, immer und ewig. Wie Sie wollen. Aber mit unserem braven Tessmann, der so intelligent ist, kann man sich doch vertragen. Tessmann interessiert sich nur für eins, mein lieber Brack, sein Fach. Das stimmt. Und Leute, die sich nur für eine Sache interessieren, sind nicht besonders amüsante Reisegefährten. Nicht auf die Dauer jedenfalls. Nicht einmal, wenn es der Mensch ist, den man liebt. Ach, lassen Sie mich doch mit diesem albernen Wort in Frieden. Na nun, Frau Hedda, warum um Himmels Willen haben Sie denn überhaupt... Warum um Himmels Willen habe ich Jürgen Tessmann geheiratet? Ja, ja, drücken wir es mal so aus. Ich hatte mich müde getanzt, Herr Amtsgerichtsrat. Meine Zeit war um. Nein, das wollte ich eigentlich nicht sagen. Sie haben auch keinerlei Grund dafür. Ach, Grund. Immerhin, Jürgen Tessmann ist ein anständiger Mensch. Anständig und solide. Und vielleicht macht er sogar Karriere. Und als er mit aller Gewalt um Erlaubnis bat, mich versorgen zu dürfen, ja, da sah ich nicht ein, warum ich ihm das hätte abschlagen sollen. Naja, wenn man es so betrachtet. Es war immerhin mehr, als meine anderen Verehrer mir zu bieten hatten, mein lieber Herr Brack. Naja, ich kann für die anderen nicht sprechen. Was mich angeht, habe ich, wie Sie wissen, schon immer großen Respekt für die Institution Ehe gehabt. Als Institution, Frau Hedda. Was mich betrifft, habe ich mir nie irgendwelche Hoffnungen gemacht. Was ich mir wünsche, ist ein Freundeskreis, dem ich vertrauen kann, dem ich helfen kann mit gutem Rat und bei dem ich ein- und ausgehen kann, als guter Freund. Von dem Ehemann? Also, um ganz ehrlich zu sein, lieber von der Ehefrau und natürlich auch von dem Mann. Wissen Sie, so eine Art Dreieck ist eine angenehme Einrichtung für alle Beteiligten. Ein guter Freund, der versteht. Und vielseitig und amüsant ist. Und der sich für mehr als ein Fach interessiert. Ja, das wäre eine Erleichterung. Das Dreieck ist perfekt. Und der Zug fährt weiter. Ist das eine Schlepperei? Sie schon hier, Brack. Bert, der hat mir gar nichts gesagt. Ich bin durch den Garten gekommen. Was hast du denn da? Kulturhistorische Bücher, die gerade neu erschienen sind. Ah, Fachliteratur. Ich habe auch Eilert Löfborgs neues Buch gekauft. Vielleicht willst du hineinsehen, Hedda? Nein, danke sehr. Oder ja doch, vielleicht später. Ich habe unterwegs darin geblättert. Ich bin erstaunt, wie solide und ausgewogen es ist. Ach ja, ich muss mich ja noch umziehen. Wir müssen doch noch nicht gleich gehen, Brack. Nein, nein, lassen Sie sich Zeit. Gut, dann brauche ich mich ja nicht zu beeilen. Übrigens, Hedda, Tante Juju wird dich heute Abend nicht besuchen. Nein? Nein, Tante Rina geht es gar nicht gut. So geht es ihr doch immer. Ja, aber heute Abend geht es ihr besonders schlimm, der armen Person. Ja, ja, dann ist es selbstverständlich, dass ihre Schwester bei ihr bleiben will. Ja, natürlich. Ich wollte es dir nur sagen, damit du nicht wartest. Oh, diese ewigen Tanten. Wie? Nichts. Na gut. Ach, lieber Brack. Mir schaudert vor dem Gedanken, wie grässlich ich mich hier langweilen werde. Aber Sie haben doch jetzt das Zuhause, das Sie immer wollten. Glauben Sie auch an diese Geschichte? Ja, stimmt sie denn nicht? Wie man's nimmt. Bei einem Spaziergang eines Abends kamen wir an diesem Haus vorbei und mein armer Tessmann war wieder einmal verlegen, weil ihm kein Gesprächsthema einfiel. Und da tat mir der große Gelehrte leid. Ah ja? Ja, ja, wirklich. Und da sagte ich fast ohne nachzudenken, wie gerne ich in diesem Hause leben würde. Und das war alles? An dem Abend, ja. Aber später? Ja. Mein Leichtsinn hatte Konsequenzen, lieber Brack, leider. Leichtsinn hat leider sehr oft Konsequenzen, Frau Heller. Danke. Ja, es war unsere gemeinsame Begeisterung für diese Villa, die Jürgen Tessmann und mich zusammenbrachte. Ja, und dann haben wir uns verlobt und verheiratet. Und dann sind wir auf Hochzeitsreise gegangen. Tja, lieber Amtsgerichtsrat, wie man sich bettet, so liegt man. Na, das ist ja unglaublich. Und das Haus hat Sie überhaupt nicht interessiert? Nicht im Geringsten. Aber jetzt, nachdem wir es so schön für Sie eingerichtet haben? Es riecht nach Verwesung. Es erinnert mich an die Blumen, die man zum Ball trägt am nächsten Morgen. Aber nehmen wir an, Sie würden in eine neue Situation geraten, die, um eine konventionelle Phrase zu benutzen, eine Situation, die man eine verantwortungsvolle Aufgabe nennt. Seien Sie still, sowas wird nicht passieren. Gut, nächstes Jahr werden wir uns noch mal drüber unterhalten. Vielleicht sogar schon früher. Ich eigne mich nicht dafür. Ich will keine Verantwortung. Manchmal denke ich, dass es nur eins gibt, für das ich ein natürliches Empfinden habe. Und das wäre? Mich zu Tode langweilen. Jetzt wissen Sie es. Hedda, ist keine Absage von Eilert Löfborg gekommen? Was? Nein. Ja, dann wird er gleich hier sein. Ja, glauben Sie denn wirklich, er wird kommen? Ja, ich bin fast sicher. Sie müssen mich wirklich so lange wie möglich hier auf ihn warten lassen, Brack. Gnädige Frau, da ist ein Herr, der... Bitten Sie ihn herein. Das ist er bestimmt. Bitte. Mein lieber Eilert, nach so vielen Jahren. Vielen Dank für deinen Brief. Guten Tag, Frau Tessmann. Ich freue mich, Herr Löfborg. Ich weiß nicht, ob die beiden Herren sich... Amtsgerichtsrat Brack, nicht wahr? Richtig. Vor ein paar Jahren, glaube ich. Und jetzt setz dich und fühl dich wie zu Hause, Eilert. Nicht wahr, Hedda? Ich höre, du willst dich hier in der Stadt niederlassen? Ja. Das kann ich gut verstehen. Übrigens, ich habe gerade ein neues Buch gekauft, aber ich habe noch keine Zeit gehabt, es zu lesen. Lohnt sich auch nicht. Warum? Es steht nicht viel drin. Oh, man hört doch nur Gutes. Ja, eben. Ich habe auch nur das geschrieben, was die Leute lesen wollen. Sehr vernünftig. Ja, aber Eilert. Aber wenn das hier erscheint, Jürgen Tessmann, das musst du lesen. Das ist das eigentliche Buch, hinter dem stehe ich. Wirklich? Das ist die Fortsetzung. Hier behandle ich die Zukunft. Die Zukunft? Aber darüber wissen wir doch noch gar nichts. Es stimmt, aber trotzdem kann man schon einige Prognosen stellen. Zum Beispiel... Das ist aber doch nicht deine Handschrift. Nein, ich habe diktiert. Es sind zwei Teile. Ich möchte dir heute Abend ein paar Seiten vorlesen. Ja, das wäre ja sehr interessant, aber gerade heute Abend... Ich weiß nicht, ob... Ich gebe nämlich heute Abend ein kleines Diner, Herr Löfborg, für Tessmann. Wollen Sie mir nicht die Ehre geben und dazukommen? Nein, das kann ich nicht. Vielen Dank. Wir sind nur ein kleiner Kreis und es wird bestimmt sehr munter, wie Frau Tessmann zu sagen pflegt. Ja, das bezweifle ich nicht, aber trotzdem. Sie können ja Ihr Manuskript mitnehmen und das Tessmann bei mir vorlesen. Ja, warum nicht, Alter? Tessmann, Herr Löfborg, will aber partout nicht mit... Er würde bestimmt viel lieber hier zum Abendessen bleiben. Bei Ihnen, gnädige Frau. Und Frau Elfstedt. Oh, ja, ich habe Sie heute Mittag zufällig in der Stadt getroffen. Wirklich? Ja, ja, sie kommt heute Abend hierher. Also müssen Sie hier bleiben, Herr Löfborg. Wer soll Sie sonst nach Hause bringen? Ja, da haben Sie recht, gnädige Frau. Dann bleibe ich gern. Ich sage es nur eben dem Mädchen. Eilert, in der Buchhandlung haben Sie mir gesagt, dass du hier im Herbst eine Vortragsreihe halten wirst. Ja, das stimmt. Ich hoffe, du hast nichts dagegen, Tessmann. Nein, natürlich nicht, aber... Ich kann mir schon vorstellen, dass dir das etwas in die Quere kommt. Ich kann ja nicht erwarten, dass du meinetwegen... Ich warte natürlich bis zu deiner Ernennung. Was? Du willst dich nicht bewerben? Nein. Ich will nur, dass die Leute wissen, wer der Bessere von uns beiden ist. Ich will dich besiegen. Dann hatte Herr Tante Ju recht. Hast du das gehört, Hedda? Eilert Löfborg will uns nicht im Wege stehen. Uns? Das ist deine Angelegenheit, Tessmann. Du siehst aus, als ob dich der Blitz getroffen hat. Ja, so fühle ich mich auch. Das war aber auch ein Gewitter, gnädige Frau, das gerade über uns weggezogen ist. Meine Herren, wollen Sie nicht ins Nebenzimmer gehen und ein Glas kalten Punsch trinken? Warum nicht? Aber dann müssen wir los. Sehr gut, Hedda. Darauf müssen wir trinken. Herr Löfborg? Nein, danke, nicht für mich. Nur kalter Punsch ist doch kein Gift. Ja, für mich schon. Dann leiste ich Herrn Löfborg so lange Gesellschaft. Gut, Hedda, tu das. Ich habe da ein paar Fotografien, die ich Ihnen gerne zeigen möchte, wenn es Sie interessiert. Tessmann und ich waren auf der Rückreise in Tirol. Sehen Sie diese Gebirgskette? Hedda Gabler. Nein, psst. Hedda Gabler. Das ist vorbei. Und jetzt muss ich lernen, nie wieder Hedda Gabler zu sagen. Ja, das müssen Sie. Je eher, desto besser. Hedda Gabler verheiratet mit Jürgen Tessmann. Ja, so ist es. Oh, Hedda, Hedda. Wie konntest du dich so wegwerfen? Bitte. Hedda? Und das hier, Herr Löfborg, ist der Blick auf das Ampezzotal. Hedda, ich wollte dich nur fragen, ob wir euch nicht auch ein Glas Punsch bringen sollen, wenigstens für dich. Ja, ja, danke. Gut. Antworte mir, Hedda. Wie konntest du das tun? Wenn Sie mich weiter duzen, rede ich nicht mehr mit Ihnen. Ach, ich verstehe. Sie lieben Jürgen Tessmann. Lieben? Machen Sie keine Witze. Also lieben Sie nicht? Ich habe aber auch nicht vor, ihn zu betrügen. Hedda, nur eins noch. Psst. Hier ist die Erfrischung. Warum hast du das Mädchen nicht geschickt? Ich bediene dich gerne, Hedda. Du hast aber beide Gläser gefüllt und Herr Löfborg trinkt nicht. Ja, Aber Frau Elfstedt kommt gleich. Ach ja, das stimmt. Hattest du sie vergessen? Sie wird gleich hier sein. Sagen Sie mir eins, Hedda. Ja? Haben Sie mich nicht geliebt? Nein. Ich glaube, wir waren nur gute Kameraden. Zwei richtig gute Freunde. Auf jeden Fall haben Sie mir alles gebeichtet. Alles. Sie wollten es so. Wenn ich zurückdenke, so lag doch etwas Faszinierendes in dieser heimlichen Vertraulichkeit. Eine geheime Kameradschaft, von der niemand eine Ahnung hatte. Also was Neugierde? Unter anderem, glaube ich. Also Sie haben mich nicht geliebt, Sie wollten nur etwas lernen. Aber wenn das stimmt, warum haben Sie mich weggeschickt? Als ich merkte, dass unsere Freundschaft sich zu etwas anderem entwickelte, da habe ich... Wie konnten Sie so mein Vertrauen missbrauchen? Warum haben Sie mich nicht erschossen, wie Sie gedroht haben? Ich hatte Angst vor dem Skandal. Sie sind eigentlich feige. Ja, schrecklich feige. Ein Glück für Sie nicht? Jetzt können Sie sich ja bei den Elfstedts trösten. Ich weiß, was der Ihnen erzählt hat. Ich nehme an, Sie haben ihr auch über uns erzählt? Nicht ein Wort. Sie ist zu dumm, um so etwas zu verstehen. Dumm? Ja. In solchen Sachen ist sie dumm. Und ich bin feige. Aber jetzt muss ich Ihnen etwas sagen, was Sie noch nicht wissen. Ja. Dass ich Sie nicht erschossen habe, war nicht meine größte Feigheit an diesem Abend. War es Angst vor der Erfüllung? War es doch Liebe? Machen Sie sich keine Illusionen. Guten Abend. Ah, endlich! Komm herein, Thea, meine Liebe. Wir haben schon sehr auf dich gewartet. Guten Abend. Guten Abend. Wo ist dein Mann? Er geht zu Amtsrat Brack zu einem Herrenabend. Sie gehen auch mit, Herr Löfborg? Nein. Herr Löfborg will uns Gesellschaft leisten. Setz dich. Hat sie nicht wunderschönes Haar? Ist sie nicht schön anzusehen? Nur anzusehen. Ja, wir zwei. Sie und ich, wir sind richtige Kameraden. Wir haben großes Vertrauen ineinander. Ach, Hedda, ich bin so glücklich. Stell dir vor, er sagt, ich habe ihn inspiriert. Ach, wirklich? Sie hat den Mut zur Tat, Frau Tessmann. Ich und Mut? Ja, großen Mut, wenn es mich betrifft. Ja, Mut, ja. Wenn man den hätte... Tja, was wäre dann? Dann könnte man vielleicht doch sein eigenes Leben leben, trotz allem. So, Thea, jetzt wirst du ein Gläschen kalten Punsch trinken. Nein, danke. Ich trinke so etwas nie. Und Sie, Herr Löfborg? Danke. Ich auch nicht. Nein, er auch nicht. Aber wenn ich es will? Das ändert nichts. Habe ich überhaupt keine Macht über Sie? Was das angeht, nein. Aber ernsthaft, ich finde, Sie sollten etwas trinken, um Ihrer selbst willen. Hätte. Warum? Vielleicht hätte ich lieber sagen sollen, der Leute wegen. So? Die Leute könnten glauben, dass Sie kein Selbstvertrauen mehr haben. Hätte, bitte. Sollen Sie denken, was Sie wollen, vorläufig. Herr Brack hat vorhin ganz zynisch gelächelt, als Sie seine Einladung ablehnten. Warum lächelt er zynisch? Ich wollte hierbleiben und mich mit Ihnen unterhalten. Das ist doch ganz normal, Hedda. Aber Brack konnte das nicht wissen. Er hat Ihnen angemerkt, dass Sie sich nicht trauen, zu seiner kleinen Fete zu gehen. Nicht trauen? Ich behaupte das nicht, aber er hat es so verstanden. Dann soll er das doch. Sie gehen also nicht hin? Ich bleibe hier bei Ihnen und Thea. Er hat Prinzipien. So wünsch ich mir die Männer. Genau das habe ich dir gesagt, Thea, als du heute Morgen so verstört hier reinkamst. Was verstört? Hätte. Siehst du, Es gibt überhaupt keinen Grund, so hysterisch und ängstlich zu sein, weil... So. Jetzt unterhalten wir uns mal über etwas ganz anderes, etwas Lustiges. Frau Tessmann, könnten Sie mir erklären, was das alles bedeutet? Oh Gott, Hedda, was hast du vor? Thea, du warst hysterisch? Wegen mir? Ach, Hedda. So sieht also dein Vertrauen aus? Liebster Freund, bitte, hör zu. Skoll, Thea. Hedda, Hedda, warum hast du das getan? Ich getan? Bist du verrückt? Skoll, Frau Tessmann. Auch auf Sie. Danke für die Wahrheit. Kann ich noch ein Glas? Nicht mehr. Sie wollen doch auf die Fete zu Brack? Nein. Ja. Der sagt mir die Wahrheit. Hat dein Mann gewusst, dass du mir nachreist? Hast du dich mit ihm abgesprochen, mich zu beaufsichtigen? Braucht er mich wieder im Büro? Oder beim Kartenspiel? Dann trinken wir noch einen auf den Landrat. Vergessen Sie nicht, Sie wollen Tessmann bei Brack noch aus Ihrem Buch vorlesen. Es war dumm von mir, Thea. Verzeih mir bitte. Mein lieber Kamerad. Nun, Frau Tessmann, wir müssen gehen. Sie waren so freundlich, mich einzuladen. Löfborg, bitte nicht. Und, Sie kommen? Wenn ich darf. Ja, ich freue mich. Tessmann, ich möchte dir ein paar Sachen zeigen, bevor ich es in die Druckerei gebe. Interessant. Hedda, wie kommt denn Frau Elfstedt nach Hause? Das wird sich schon finden. Frau Elfstedt? Ich werde zurückkommen und Sie abholen, natürlich. So gegen 10, Frau Tessmann, passt Ihnen das? Ja, das passt mir sehr gut. Dann ist alles in Ordnung, nicht wahr? Aber mich darfst du nicht so früh erwarten, Hedda. Bleib solange du willst, Liebling. Ja, Herr Löfborg. Ich werde dann hier auf Sie warten. Tun Sie das, gnädige Frau. So, meine Herren, gehen wir. Ich hoffe, es wird munter, wie eine gewisse schöne Dame immer sagt. Schade, dass die schöne Dame nicht Mäuschen sein kann. Warum denn Mäuschen? Damit sie ihre Herrenwitze im Original genießen kann. Oh, das möchte ich der Dame aber nicht raten. Also auf Wiedersehen, meine Damen. Wiedersehen. Gegen 10 also. Oh, Hedda. Hedda, wie wird das alles enden? Um 10. Dann wird er kommen. Ich sehe ihn vor mir. Weinlaub im Haar. Glühend und frei. Ja. Hoffentlich. Verstehst du nicht? Dann wird er wieder er selbst sein. Dann wird er frei sein für immer. Ich bete zu Gott, dass du recht hast. Du kannst an ihm zweifeln, so viel du willst. Ich glaube an ihn. Du hast was vor, Hedda. Ja, das habe ich. Einmal in meinem Leben will ich Macht besitzen über das Schicksal eines anderen Menschen. Aber die Macht hast du doch schon. Nein, die habe ich nie gehabt. Und über deinen Mann? Ja, großartig. Wenn du nur begreifen könntest, wie arm ich bin. Und du, ausgerechnet du, sollst so reich sein dürfen. Ich habe Angst vor dir, Hedda. Soll ich die Lampe ausmachen? Es ist schon hell, gnädige Frau. Heller Tag. Und immer noch nicht zurück. Psst, nicht so laut. Sie wecken die gnädige Frau. Ist jemand gekommen? Ein Mädchen hat diesen Brief gebracht. Ein Brief? Bitte geben Sie ihn mir. Aber er ist für den Herrn Doktor, gnädige Frau. Ich lege ihn hier auf den Tisch. Gut, gut. Oh mein Gott, die Ärmste. Soll ich im Ofen noch etwas nachlegen? Danke, es ist nicht nötig. Ja, dann gehe ich wieder. Was war das? Nur das Dienstmädchen. Wie viel Uhr ist es, Thea? 7, vorbei. Wann ist Tessmann zurückgekommen? Der ist noch nicht zurück. Noch nicht? Es ist noch niemand zurückgekommen. Und wir sitzen hier und warten. Naja, wir hätten uns die Mühe sparen können. Thea, du siehst todmüde aus. Ich bin auch todmüde. Geh in mein Zimmer und ruh dich etwas aus. Nein, ich kann unmöglich schlafen. Natürlich kannst du. Aber dein Mann wird bald zurück sein und ich muss unbedingt wissen, ich weck dich, wenn er kommt. Versprichst du mir das? Ja. Jetzt geh und leg dich schlafen. Ja. Danke. Ich werde es versuchen. Guten Morgen, Herr Doktor. Guten Morgen, Berthe. Guten Morgen. Hedda. Bist du schon auf, so früh am Morgen? Ja, heute bin ich schon früh auf. Ich war sicher, du schläfst noch so was. Nicht so laut. Frau Elfstedt schläft in meinem Zimmer. Ist sie die ganze Nacht hier geblieben? Ja. Ist ja niemand gekommen, um sie nach Hause zu bringen. Ach so. Ja, da hast du wohl recht. Na? War es lustig? Hast du dir Sorgen um mich gemacht? Nicht im Geringsten. Ich wollte nur wissen, ob es lustig war. Ja, sehr. Der Anfang war das Beste. Da hat Eilert mir aus seinem Buch vorgelesen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie großartig es ist. Hedda, wirklich ein erstaunliches Buch. Also ein gutes Buch. Hedda, während er mir vorlas, da hatte ich so ein ganz gemeines Gefühl. Ein gemeines Gefühl? Ich war plötzlich neidisch auf Eilert, dass er so schreiben kann. Kannst du dir das vorstellen, ja, Hedda? Das kann ich mir vorstellen. Es ist eine richtige Tragödie, dass ein Mensch, der so begabt ist, so heruntergekommen ist. Du meinst, er hat weniger Angst vor dem Leben als die meisten? Ach nein, er weiß einfach nicht, was Maßhalten bedeutet. Und was ist dann passiert? Man könnte es fast eine Orgie nennen, Hedda. Hat er Weinlaub im Haar gehabt? Weinlaub? Nein. Also ich habe keins gesehen. Aber er hat eine lange, unverständliche Rede auf eine Frau gehalten, die sein Buch inspiriert hat. Hat er sie beim Namen genannt? Nein, aber er meinte bestimmt Frau Elfstedt. Wo habt ihr euch getrennt? Auf dem Nachhauseweg. Wir sind zusammen losgezogen. Wir waren die Letzten. Brack ist noch ein Stück mitgegangen, ja, und dann waren wir uns einig, dass wir Eilert nach Hause bringen sollten. Der hatte nämlich ein bisschen zu viel Intus. Ja, das kann ich mir denken. Aber jetzt kommt die traurige Pointe. Ich geniere mich fast, das zu erzählen. Ich meine, für Eilert. Warum? Was ist denn passiert? Naja, als wir auf die Stadt zumarschiert sind, bin ich einen Moment zurückgeblieben, nur einen Moment, um, du weißt schon. Ja, und dann? Rate, was ich am Straßenrand gefunden habe. Wie kann ich denn das wissen? Du darfst es niemand erzählen, Hedda, nicht wahr? Stell dir vor. Das habe ich gefunden. Ist das nicht sein Manuskript? Ja, das ganze unersetzliche Manuskript. Und er hat es einfach verloren, ohne dass er es merkte. Ein tragischer Fall. Ja, aber warum hast du es ihm nicht gleich zurückgegeben? Er hätte es wieder verloren, in seinem Zustand. Hast du den anderen nichts gesagt? Natürlich nicht. Ich wollte Eilert nicht blamieren, verstehst du? Und als du später mit ihm gesprochen hast... Ich konnte gar nicht mehr mit ihm sprechen. So wie wir in der Stadt waren, war er plötzlich verschwunden. Brack ist dann auch weggegangen. Und wo hast du dich dann noch herumgetrieben? Naja, ich und ein paar andere begleiteten einen lustigen Vogel nach Hause. Dort hatten wir Kaffee getrunken, ein Katerfrühstück. Naja... Ich leg mich jetzt ein bisschen hin und dann laufe ich zu Eilert und geb's ihm zurück. Nein, bitte noch nicht. Ich will es erst lesen. Nein, Hedda, das darf ich nicht. Darf? Nein. Stell dir vor, wie verzweifelt er sein wird, wenn er aufwacht und sein Manuskript nicht findet. Er hat nämlich keine Kopie. Was ist das für ein Brief? Ah ja, das hatte ich vergessen. Ist heute früh abgegeben worden. Du, der ist von Tante Juju. Sowas. Oh, Hedda, sie schreibt, dass es mit der armen Tante Rina zu Ende geht. Das war zu erwarten. Und wenn ich sie noch mal sehen will, muss ich mich beeilen. Ich laufe gleich hinüber. Du läufst? Hedda, Liebling, kannst du dich überwinden und mit mir kommen? Nur dieses eine Mal. Nein, nein. Verlange so etwas nicht von mir. Ich will Krankheit und Tod nicht sehen. Ich kann nichts Hässliches sehen. Tja, tja. Ich verstehe. Ich hoffe nur, ich komme nicht zu spät, Hedda. Wenn du läufst, wirst du es schon schaffen. Herr Amtsgerichtsrat Brack ist draußen. Ich kann unmöglich ihn jetzt sehen. Ich aber. Bitten Sie Herrn Brack herein. Ja, gnädige Frau. Das Paket, Tessmann. Ja, gib es mir. Nein, ich hebe es so lange für dich auf. Guten Morgen. Sie sind ja ein Frühaufsteher. Ja, nicht wahr? Tessmann, Sie sind ja auch schon wieder unterwegs. Die arme Tante Rina liegt im Sterben. Dann lassen Sie sich durch mich nicht aufhalten. Ja, ich muss jetzt wirklich los. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Bei Ihnen ging's ja heute Nacht höchst munter zu. Was hat Tessmann denn über unsere nächtlichen Späße erzählt? Ach, nur eine langweilige Geschichte, dass Sie irgendwo gefrühstückt haben. Ja, ja, von dem Katerfrühstück habe ich auch schon gehört. Eilert Löfborg war aber nicht dabei. Nein, der soll plötzlich verschwunden sein. Wissen Sie, wo er den Rest der Nacht verbracht hat, Frau Hedda? Sagen Sie es mir. Oder haben Sie Angst, mich zu schockieren? Er beteiligt sich an einer äußerst ausgelassenen Soiree. Munter? Ja, sehr munter. Löfborg war ja schon vorher dazu eingeladen. Ich war darüber informiert, aber er hatte zunächst abgelehnt. Wie Sie wissen, hat er ja Vorsätze gefasst. Ja, ja, oben bei Landrat Elfstedt. Aber er ist dann trotzdem hingegangen? Ja, wir Männer halten leider nicht immer an unseren Prinzipien fest, wie wir es sollten. Sie auch nicht? Kurz und gut, er war in dem Etablissement einer gewissen Mademoiselle Diana. Diana? Hat sie rote Haare? Ja, das hat sie. Ist sie sowas wie eine Sängerin? Ja, ja, das auch. Und sonst ist sie... Sie haben ganz bestimmt von ihr gehört. Eilert Löfborg war früher einer ihrer größten Verehrer. Und wie hat der nächtliche Besuch geendet? Nicht so freundlich, wie ich höre. Er hat Mademoiselle und ihre Freundinnen beschuldigt, ihn bestohlen zu haben. Seine Brieftasche unter anderem. Und wie hat das geendet? Das endete in einer allgemeinen Schlägerei. Glücklicherweise kam dann die Polizei. Die Polizei? Ja, es könnte ein teurer Spaß für Eilert werden. Was? Er hat wohl tätlichen Widerstand geleistet und soll einen der Polizisten geohrfeigt haben. Sie nahmen ihn mit auf die Wache. Woher wissen Sie das alles? Von der Polizei. Ja, ich hielt es für meine Pflicht als Freund der Familie, Ihnen und Tessmann eine genaue Beschreibung seiner nächtlichen Eskapaden zu geben. Warum eigentlich, Herr Amtsgerichtsrat? Weil ich vermute, dass er Sie als eine Art Unterschlupf benutzen will. Wie kommen Sie darauf? Mein Gott, ich bin doch nicht blind. Warten Sie nur ab. Diese Frau Elfstedt wird bestimmt nicht so bald aus der Stadt abreisen. Wenn es irgendwas zwischen den beiden gibt, könnten Sie sich bestimmt woanders treffen. Jedes anständige Haus bleibt für Eilert Löfborg verschlossen. Und mein Haus auch, wollen Sie sagen? Ja, ich gebe zu, ich würde es fast als ärgerlich empfinden, wenn dieser Herr hier weiter verkehren dürfte. Ich meine, wenn er überflüssigerweise in unser... Dreieck. Genau, in unser Dreieck eindringen würde. Es wäre für mich, als wenn ich ein Zuhause verlieren würde. Sie Egoist. Also der einzige Hahn im Korb, das ist Ihr Ziel. Ja, das ist mein Ziel. Und ich werde darum kämpfen mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen. Sie können gefährlich werden, nicht wahr? Wenn es drauf ankommt. Meinen Sie? Ja, und ich bin sehr froh, dass Sie mich nicht auf irgendeine Weise in der Hand haben. Nun ja, Frau Hedda, vielleicht haben Sie recht. Wer weiß, was mir nicht alles einfallen würde. Das klingt ja fast wie eine Drohung, Herr Richter. Oh, Gott behüte. Das Dreieck, Frau Hedda, das funktioniert am besten auf freiwilliger Basis. Das finde ich auch. Ja. Also, ich habe gesagt, weshalb ich hergekommen bin, und jetzt muss ich wieder gehen. Auf Wiedersehen, Freida. Sie gehen durch den Garten? Ja, ja, das ist der kürzeste Weg. Ja, und es ist eine Hintertür, nicht? Ich habe nichts gegen Hintertüren. Die können manchmal ganz pikant sein. Wenn scharf geschossen wird zum Beispiel. Ja, auf seine zahmen Hähne schießt man doch nicht. Nein. Wenn man nicht mehr als den einen hat. Aber mein Herr, das geht jetzt. Auf. Na, Herr Löfborg? Verzeihen Sie, Hedda. Sie kommen etwas spät, um Thea abzuholen. Etwas früh, um Sie zu besuchen. Entschuldigung. Wie kommen Sie darauf, dass Thea noch hier ist? In ihrer Pension hat man mir gesagt, dass sie die ganze Nacht weg war. Tessmann ist wohl noch nicht auf. Nein, ich glaube nicht. Hm. Ist er nach Hause gekommen? Sehr spät. Hat er Ihnen erzählt? Ja. Es ging wohl heute Nacht bei Brack ganz munter zu. Sonst nichts? Nein, nein, ich glaube nicht. Ich habe noch halb geschlafen. Oh, Löfborg. Endlich. Ja, endlich. Und zu spät. Was? Ist zu spät. Alles? Mir ist es aus. Nein. Nein. Sag das nicht. Vielleicht wollen Sie lieber allein mit ihr reden. Ich gehe schon. Nein, nein, nein, bleiben Sie. Sie sollen alles hören. Aber ich will nichts hören, sag ich dir. Du wirst es hören müssen. Was? Ich brauche dich nicht mehr, Thea. Du kannst dastehen und mir das sagen? Du brauchst mich nicht mehr. Wir werden doch weiter zusammenarbeiten. Ich habe nicht vor, weiterzuarbeiten. Was hat denn dann mein Leben noch für einen Sinn? Du musst versuchen zu leben, als ob du mich nie gekannt hättest. Das kann ich aber nicht. Versuch es, Thea. Fahr nach Hause, zurück. Nie wieder. Ich will da sein, wo du bist. Ich lass mich nicht wegjagen. Ich will hier bleiben und bei dir sein, wenn dein Buch erscheint. Das Buch. Unser Buch. Theas und meins. Es gehört uns beiden. Oh ja. Das empfinde ich auch. Ich habe ein Recht, bei dir zu sein, wenn es erscheint. Thea, unser Buch wird nie erscheinen. Ach. Was hast du mit dem Manuskript gemacht? Ja, das Manuskript. Wo hast du es? Ja, bitte, frag mich nicht. Doch, doch. Ich muss es wissen. Ich habe ein Recht, es zu wissen. Ich habe es zerrissen. Nein. Aber das ist nicht... Nein. Nicht wahr, meinen Sie? Doch, natürlich. Wenn Sie es selbst sagen, es hört sich so unwahrscheinlich an. Trotzdem ist es wahr. Hedda... Er hat sein eigenes Buch zerstört. Ich habe mein Leben zerstört. Warum nicht auch mein Lebenswerk? Das hast du heute Nacht getan. Ja, Thea. Ich habe es in 1000 Stückchen zerrissen und die habe ich über den Fjord verstreut. Löfborg, dieses Buch. Mein ganzes Leben wird mich der Gedanke verfolgen, als hättest du ein kleines Kind getötet. Du hast recht. Es ist wie, wenn man ein Kind tötet. Aber wie konntest du? Es war doch auch mein Kind. Tod ist tot, Thea. Dann ist alles vorbei. Tja. Dann gehe ich jetzt, Hedda. Du willst doch nicht abreisen. Ich weiß nicht, was ich will. Ich weiß es nicht. Sie sind doch hergekommen, um Sie nach Hause zu bringen, Herr Löfborg. Ach so. Sie wollen, dass die Leute Sie mit mir sehen. Ich weiß ja nicht, was heute Nacht sonst noch passiert ist. Aber ist es denn so irreparabel? Es ist nicht nur diese Nacht. Es wird weiter passieren. Aber ich will so ein Leben nicht mehr leben. Ich will nicht, dass das alles noch einmal anfängt. Sie hat meinen Trotz gebrochen, meinen Lebensmut. Das kleine Schaf wollte Schicksal spielen. Dazu muss man Schicksal begreifen. Aber wie konnten Sie so herzlos zu ihr sein? Nennen Sie mich nicht herzlos. Wollen Sie die Wahrheit hören, Hedda? Die Wahrheit? Geben Sie mir Wort, dass Sie Tieren etwas davon sagen. Ich gebe Ihnen mein Wort. Also, ich habe das Manuskript nicht zerrissen. Nein? Wo ist es denn? Ich habe es trotzdem zerstört. Das verstehe ich nicht. Der hat gesagt, dass das, was ich getan habe, wie ein Kindesmord sei. Aber töten ist bei weitem nicht das Schlimmste, was ein Vater seinem Kind antun kann. Was ist schlimm? Stellen Sie sich vor, ein Mann kommt eines Morgens nach Hause nach einer wilden Nacht und sagt zur Mutter seiner Kinder, ich bin die ganze Nacht herumgezogen. Ich habe es verloren. Einfach verloren. Weiß der Teufel, wo es ist oder in welche Hände es gefallen ist. Ich verstehe. Aber schließlich, es war ja nur ein Buch. Theas Herz und Seele waren in diesem Buch. Ja, ja, ich verstehe. Da müssen Sie auch verstehen, dass es zwischen ihr und mir keine Zukunft mehr gibt. Und was haben Sie jetzt vor? Nichts. Ich will nur alles beenden, so bald wie möglich. Eilert Löfborg, hören Sie mich an. Können Sie nicht versuchen, dass es in Schönheit geschieht? Mit Weinlaub im Haar, wie Sie sich das früher immer vorgestellt haben. Nein, Weinlaub kann ich mir nicht mehr vorstellen. Aber tun Sie es in Schönheit. Trotzdem, nur dieses eine Mal. Adieu. Gehen Sie jetzt und kommen Sie nie wieder. Adieu, gnädige Frau. Grüßen Sie Jürgen Tessmann von mir. Warten Sie, ich will Ihnen ein Andenken von mir mitgeben. Eine Pistole? Erkennen Sie sie wieder? Sie war einmal gegen Sie gerichtet. Hätten Sie damals doch nur abgedrückt. Jetzt können Sie selbst abdrücken. Danke. Und in Schönheit, Eilert Löfborg, versprich mir das. Adieu, Hedda Kapler. Das Manuskript. Jetzt verbrenne ich dein Kind, Thea. Du mit deinen schönen, langen Haaren. Dein Kind und Eilert Löfborgs Kind. Jetzt verbrenne ich das Kind. Ja, Hedda, nun hat meine arme Schwester endlich ausgelitten. Ich denke, es ist gut so für sie. Rina hätte uns nicht gerade jetzt verlassen sollen. Ihr Haus, Hedda, soll jetzt kein Ort der Trauer sein. Sie ist friedlich gestorben, Fräulein Tessmann? Ja, in Schönheit. Und in Frieden hat sich alles für sie aufgelöst und sie war glücklich, dass sie Jürgen noch einmal sehen konnte. Da bist du ja endlich. Bist du auch hier, Tante Juju? Bei Hedda? Sowas. Ich wollte gerade gehen, mein lieber Junge. Hast du alles erledigt? Ich habe bestimmt die Hälfte vergessen. Mein Kopf ist völlig durcheinander heute. Es wird einsam für Sie sein jetzt, Fräulein Tessmann. Nicht lange, hoffe ich. Das kleine Zimmer meiner seligen Rine wird ja nicht leer bleiben. Es gibt immer irgendeinen armen, kranken Menschen, den man pflegen muss, leider. Ja, Hier im Hause wird es ja auch bald dies und jenes zu tun geben, wofür eine alte Tante nützlich sein kann. Ach, bitte. Ja, allerdings, wie schön wäre es für uns alle drei, wenn... Wenn? So gut, das kommt schon ganz von alleine. Hoffen wir es nicht. Ja. Ja, und keine trüben Gedanken, Hedda. Auf Wiedersehen. Ich muss jetzt nach Hause zu Rina. Mein Gott, wie komisch. Es ist Rina zu Hause bei mir und gleichzeitig bei deinem lieben Vater. Adieu. Ich glaube wirklich, dass ihr Tod dich mehr berührt hat als Tante Juju. Ach, es ist nicht nur Tante Rina. Ich mache mir solche Sorgen um Eilert. Irgendetwas Neues über ihn? Ja, ich wollte heute Nachmittag zu ihm, um ihm zu sagen, dass sein Manuskript in Sicherheit ist. Und du hast ihn nicht getroffen? Nein, er war nicht zu Hause. Aber später traf ich Frau Elfstedt und die hat mir gesagt, dass er heute früh hier war. Ja, gerade nachdem du weg warst. Und er soll erzählt haben, dass er das Manuskript zerrissen hat? Ja, das hat er behauptet. Ja, dann muss er ja völlig verwirrt gewesen sein. Aber du hast ihm doch gesagt, dass wir es haben. Nein. Hast du es vielleicht Frau Elfstedt gesagt? Nein, das wollte ich nicht. Aber du hättest es ihm sagen sollen. Stell dir vor, wenn er sich in seiner Verzweiflung irgendetwas antut. Gib mir das Manuskript, Hedda. Ich will es ihm bringen. Wo hast du es hingegeben? Ich habe es nicht mehr. Was soll das heißen? Ich habe es verbrannt. Eilerts Manuskript? Verbrannt. Das ist nicht möglich. Aber es ist wahr. Aber wie konntest du so etwas Schreckliches tun? Antworte mir! Ich habe es für dich getan, Jürgen. Für mich? Ja. Als du heute Morgen nach Hause kamst, hast du gesagt, dass du neidisch auf ihn warst. Ja, um Gottes Namen, das habe ich doch nicht wörtlich gemeint. Egal, ich konnte den Gedanken nicht ertragen, dass dich ein anderer in den Schatten stellen würde. Hedda, ist das wahr? Aber, ich wusste nie, dass du mich so liebst. Ja, und jetzt sage ich dir auch noch was, dass ich gerade jetzt... Nein, frag lieber Tante Juju, die wird es dir erklären. Ich glaube fast, ich verstehe, was du meinst, Hedda. Lieber Gott, kann es wahr sein? Wirklich? Es ist alles so lächerlich, Jürgen. Lächerlich? Dass ich so glücklich bin? Nein, Jürgen, aber... Und du... Du hast mich Jürgen genannt zum ersten Mal. Ach, wie wird das Tante Juju glücklich machen? Wird es sie glücklich machen, wenn sie hört, dass ich Eilert Löfborgs Manuskript verbrannt habe für dich? Nein, das hatte ich vergessen. Natürlich darf das niemand erfahren. Das Manuskript, eine schreckliche Sache. Der arme Eilert. Thea! Ach, Hedda, bitte verzeih mir, dass ich schon wieder hier bin. Was ist denn, Thea? Ist etwas mit Eilert Löfbock? Ja. Ich habe schreckliche Angst, dass ihm etwas zugestoßen ist. Warum? Wie kommen Sie denn darauf, Frau Elfstedt? Als ich heute in der Pension war, hörte ich die Leute über ihn reden. Ja, und was haben Sie da erzählt? Ich habe das Wort Krankenhaus gehört. Krankenhaus? Das ist unmöglich. Ich habe so eine Angst bekommen. Da bin ich zu seiner Wohnung gegangen. Aber Sie wussten da auch nicht, wo er ist. Sie haben gesagt... Er war seit gestern Nachmittag nicht zu Hause. Seit gestern? Es muss etwas Furchtbares passiert sein. Hedda, vielleicht sollte ich in die Stadt gehen und mich erkundigen. Nein, nein. Halt dich da raus. Verzeihung. Ach, Sie sind es, Brack. So was. Verzeihen Sie, ich müsste unbedingt mit Ihnen reden. Sie haben die Nachricht von Tante Juju bekommen. Tragisch, nicht? Ja, ja, mein Lieber. Wie man's nimmt. Ist noch was passiert? Ja. Es hat was mit Eilert Löfborg zu tun. Eilert Löfborg ist im Krankenhaus. Er liegt im Sterben. Ich muss ihn sehen, bevor er stirbt. Es hat keinen Sinn, gnädige Frau. Niemand darf ihn besuchen. Aber was ist denn passiert? Sie müssen es mir sagen. Er hat sich selbst... Nein. Doch, das hat er. Bestimmt. Hedda, wie kannst du... Sie haben leider recht, Frau Zissmann. Erschossen. Stimmt, gnädige Frau. Wann ist es geschehen, Herr Richter? Heute Nachmittag, zwischen 3 und 4 Uhr. Wo? Wo? In seiner Wohnung, natürlich. Das ist unmöglich. Ich war kurz nach 6 da. Na gut, dann anderswo. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nur, dass er sich erschossen hat. Er hat sich in die Brust geschossen. In die Brust? Ja, das habe ich gesagt. Nicht in die Schläfe? In die Brust, Frau Tessmann. Die Brust. Das ist auch gut. Wie bitte, gegen die Frau? Gar nichts. Und die Wunde ist lebensgefährlich? Ist wahrscheinlich schon tot. Ja. Ja, ich ahne es. Es ist alles vorbei. Oh, Hedda. Endlich eine Tat. Um Gottes Willen. Hedda, was sagst du da? Ich sage, dass er etwas Schönes getan hat. Wie, Frau Tessmann? Etwas Schönes? Eilert Löfbock hat mit dem Leben abgerechnet. Er hat den Mut gehabt zu tun, was getan werden musste. Nein, das glaube ich nicht. Er hat es getan, weil er verwirrt war. Er hat es getan, weil er verzweifelt war. Falsch, ich weiß, warum. Er muss völlig verwirrt gewesen sein, gerade so, wie er das Manuskript zerrissen hat. Das Manuskript hat er zerrissen? Ja, gestern Nacht. Oh, Hedda. Merkwürdig. Dass Eilert so aus dieser Welt geht, ohne das zu hinterlassen, was seinen Namen hätte weiterleben lassen. Wenn man die Fetzen nur wieder zusammenkleben könnte. Ja, ja, ja, wenn man das nur könnte. Ich würde alles dafür geben. Vielleicht kann man das, Herr Tessmann. Was meinen Sie? Ich habe die Notizen, von denen er diktiert hat, aufbewahrt. Ach. Sie haben sie noch, Frau Elfstedt? Ja, hier sind sie. Ich habe sie mitgenommen, als ich abgereist bin. Seitdem habe ich sie immer in meiner Handtasche behalten. Lassen Sie sehen. Sie sind alle durcheinander. Stellen Sie sich vor, wenn wir die sortieren könnten. Wir sollten es wenigstens versuchen. Wir müssen das schaffen. Ich widme dafür mein ganzes Leben. Du, Jürgen, dein Leben? Na ja, genauer gesagt, die Zeit, die ich habe. Mein eigenes Buch muss eben warten. Du verstehst das doch, Hedda, nicht? Das bin ich Eilert einfach schuldig. Vielleicht. Kommen Sie, lassen Sie uns die Notizen gleich durchsehen. Gehen wir ins Zimmer nebenan. Sie werden uns entschuldigen, Brack. Kommen Sie mit mir, Frau Elfstedt. Oh Gott, wenn wir das nur schaffen. Ach, Brack. Diese Tat von Eilert Löfbock ist eine Art Befreiung. Befreiung? Ach so, ja, ja. Er ist natürlich befreit. Nein, nein, ihn meine ich nicht. Ich meine mich. Das befreiende Gefühl zu wissen, dass es in der Welt noch Mut gibt und einen Hauch von Schönheit. Oh, liebe Frau Hedda. Ich weiß, was Sie sagen wollen. In Ihrem Innersten sind Sie ja doch ein Spießer. Genau wie... Naja. Eilert Löfbock hat Ihnen also mehr bedeutet, als Sie sich selber zugestehen wollen. Oder irre ich mich? Ich denke gar nicht dran, Ihnen solche Fragen zu beantworten. Ich weiß nur, dass Eilert Löfbock den Mut hatte, nach seiner eigenen Vorstellung zu leben. Und jetzt endlich hat er etwas Großartiges getan, etwas Schönes. Er hat die Kraft gehabt, von der Lebenstafel rechtzeitig aufzustehen und das Fest freiwillig zu verlassen. Es tut mir sehr leid, Frau Hedda, Ihnen diese Illusion zerstören zu müssen. Illusion? Aus der Sie ohnehin bald aufgeschreckt worden wären. Was meinen Sie? Er hat sich nicht freiwillig erschossen. Was? Um die Gefühle der armen Frau Elfstedt zu schonen, habe ich mir ein oder zwei kleine Umschreibungen erlaubt. Und welche? Erstens ist er schon tot. Im Krankenhaus? Ja, ohne wieder zu Bewusstsein zu kommen. Und? Der Zwischenfall hat sich nicht in seiner Wohnung abgespielt. Das ist doch ganz unwichtig. Nicht ganz. Die Tatsache ist, Eilert Löfbock wurde erschossen in Mademoiselle Dianas Schlafzimmer aufgefunden. Das ist unmöglich, Brack. Er kann heute nicht schon wieder da gewesen sein. Er war heute Nachmittag da. Er ist hingegangen, um etwas zurückzufordern, das man ihm gestohlen haben soll. Er hat irgendwas über ein verlorenes Kind gefaselt. Ach so, ja, deshalb. Ja, ich dachte erst, es ginge um sein Manuskript, aber wo ich jetzt weiß, dass er es selber vernichtet hat, muss er wohl seine Brieftasche gemeint haben. Ja, wahrscheinlich. Und da haben Sie ihn gefunden? Ja, da. Mit einer abgefeuerten Pistole in seiner Brusttasche. Der Schuss hat ihn tödlich verletzt. In die Brust, ja. Nein, nein. In den Unterleib. Das auch noch. Alles wird klein und lächerlich. Es ist wie ein Fluch. Und da ist noch was, Frau Hedda. Das ist auch nicht sehr angenehm. Was? Die Pistole, die er bei sich hatte. Ja, was ist mit der? Er muss sie gestohlen haben. Gestohlen? Das ist nicht wahr. Das hat er nicht. Das ist die einzige Erklärung. Nein, das... Er muss sie gestohlen haben. Nein, das hat er nicht. Hedda, ich kann bei dem Licht nicht richtig sehen. Hast du was dagegen, wenn wir deinen Schreibtisch benutzen, nur für eine kurze Zeit? Nein. Warte, ich muss ihn erst abräumen. Mach dir keine Mühe, Hedda, es ist Platz genug. Nein, nein, lass ihn mich erst aufräumen, bitte. So, die Sachen lege ich aufs Klavier. Jetzt bitten, diese Papiere einmal hierher zu legen. Nun, meine kleine Thea. Und wie geht die Arbeit an Eilert Löfborgs Denkmal voran? Es wird sehr schwer sein, da durchzufinden. Es muss gelingen. Anderer Leute Papiere zu ordnen, ist ja immerhin eine Spezialität von mir, nicht? Also, machen wir weiter, Frau Elfstedt. Was haben Sie eben über die Pistole gesagt? Ich habe gesagt, er muss sie gestohlen haben. Wie kommen Sie darauf? Weil jede andere Erklärung undenkbar ist. Ach so? Eilert Löfborg war heute Morgen hier, nicht wahr? Ja. Waren Sie mit ihm allein? Nur ein paar Minuten. Sie haben das Zimmer nicht verlassen, während er hier war? Nein. Sind Sie ganz sicher, dass Sie nicht hinausgegangen sind? Ah ja, ich glaube, ich bin doch auf den Flur gegangen. Nur einen Moment. Ah, und wo war Ihr Pistolenetui während dieser Zeit? Es stand drüben auf dem Schreibtisch. Haben Sie nachgesehen, ob beide Pistolen noch drin sind? Nein. Doch nicht nötig. Ich habe die Pistole gesehen, die Löfborg bei sich hatte. Ich habe sie sofort erkannt. Haben Sie sie? Nein, die Polizei hat sie. Was wird die Polizei damit tun? Nun, versuchen, den Eigentümer zu finden. Glauben Sie, dass sie ihn finden wird? Nein, Herr Gabler. Wie wollen Sie sonst vorgehen? Nicht, solange ich schweige. Und wenn Sie nicht schweigen? Dann könnten Sie ja sagen, dass er die Pistole gestohlen hat. Dann sterbe ich lieber. Das sagt man so. Tut man aber nicht. Und angenommen, die Pistole ist nicht gestohlen und Sie finden den Eigentümer, was dann? Dann gibt es einen Skandal, Hedda. Einen Skandal? Ja, einen Skandal. Das, wovor Sie sich am meisten fürchten. Dann müssten Sie natürlich vor Gericht erscheinen, zusammen mit Mademoiselle Diana. Sie wird erklären müssen, wie alles passiert ist. War es ein Unfall oder war es Mord? Sagen Sie, wollte er gerade die Pistole aus der Tasche nehmen, um sie zu bedrohen? Ja, und ist der Schuss dabei losgegangen? Oder hat sie ihm die Pistole aus der Hand gerissen, ihn erschossen und sie ihm dann wieder in die Tasche gesteckt? Ich habe nichts mit dieser widerlichen Geschichte zu tun. Nein, aber Sie werden eine Frage beantworten müssen. Warum haben Sie Eilert Löfborg diese Pistole gegeben? Und was wird man daraus folgern, dass Sie sie ihm gegeben haben? Das sind ja eigentlich nur Stichworte. Daran hatte ich nicht gedacht. Naja. Glücklicherweise gibt es keine Gefahr, solange ich schweige. Ich bin also in Ihrer Macht, Herr Richter. Von jetzt ab können Sie über mich verfügen. Glauben Sie mir, ich werde meine Macht nicht missbrauchen. Trotzdem, ich bin in Ihrer Macht, von Ihrem Willen abhängig, von Ihren Forderungen, nicht mehr frei. Nein. Den Gedanken will ich nicht ertragen. Die meisten Leute finden sich mit dem Unvermeidlichen ab, früher oder später. Ja, wir können ihn ja später vielleicht. Darauf zurückkommen, dass es so oder so gemacht wird. Nun, Jürgen, wird es gelingen? Ja, weiß der Himmel, das wird Monate dauern. Sowas? Ist das nicht ein komisches Gefühl, Thea? Jetzt sitzt du hier und arbeitest zusammen mit Tessmann, genau wie du früher mit Eilert Löfborg gearbeitet hast. Ach, wenn ich deinen Mann nur auch inspirieren könnte. Och, das kommt schon mit der Zeit. Kann ich euch nicht helfen? Nein, danke, wirklich nicht. Von jetzt an müssen Sie, Herr Gabler, Gesellschaft leisten, Brack, damit sie sich nicht langweilt. Es wird mir ein Vergnügen sein. Danke. Aber ich bin heute Abend sehr müde. Ich lege mich vielleicht ein bisschen auf das Sofa nebenan. Ja, Liebste. Was ist das? Ach, Hedda, Liebling, bitte spiel heute Abend keine Tanzmusik. Denk doch an Tante Rina und auch an Eilert. Und an Tante Juju und wie sie alle heißen. Ich werde jetzt still sein. Es ist nicht gut für Sie, uns bei dieser traurigen Arbeit zuschauen zu müssen. Frau Elfstedt, mir ist was eingefallen. Warum ziehen Sie nicht zu Tante Juju? Ich komme dann jeden Abend hinüber und wir können dann zusammenarbeiten, nicht wahr? Ja, das wäre vielleicht das Beste. Und ich werde jeden Abend hier sein. Wir werden uns köstlich amüsieren, Ihre Frau und ich. Das würde Ihnen so passen, Herr Richter. Der einzige Hahn im Korb. Ach, jetzt spielt sie schon wieder mit den Pistolen. Ich bitte dich, Hedda, hör auf damit, lass das bleiben. Hedda. Sie hat sich erschossen. Oh, um Gottes Willen, sowas tut man doch nicht. Hedda Gabler von Henrik Ibsen, in der Übersetzung von Peter Zadek und Gottfried Greifenhagen. Die Personen der Handlung und ihre Sprecher waren Jürgen Tessmann, Walter Schmiedinger, Frau Hedda Gabler, Sabine Sinjen, Fräulein Juliane Tessmann, Susi Nicoletti, Frau Elfstedt, Birgit Doll, Amtsgerichtsrat Brack, Karl Walter Dies, Eilert Löfborg, Michael Heldau, Berthe, Dienstmädchen, Ilse Hanel. Aufnahme und Schnitt, Reinhard Prosser und Gerda Eisentle. Regieassistenz, Thomas Friedmann. Rundfunkbearbeitung und Regie, Klaus Gmeiner. Sie hörten eine Koproduktion des ORF, Landesstudio Salzburg, mit dem Westdeutschen Rundfunk und dem Sender Freies Berlin.